Dialog 2. Wir hätten noch ein paar Fragen zu der Rundreise. Was kostet die Reise? Die Reise kostet pro Person 230 Euro. Wie sind die Hotels? Das sind 3-Sterne-Hotels mit guter Küche und großem Frühstück. Die Zimmer sind klimatisiert und haben Bad oder Dusche. Haben wir Zeit für Einkäufe oder einen Stadtbummel? Ich weiß nicht, ob Sie viel Zeit haben, aber am Abend sind die meisten Geschäfte geöffnet. Gut. Würden Sie bitte für 2 Erwachsene im Doppelzimmer buchen? Gern.